Wollen wir mal zur ersten Frage übergehen? Wer handelt im Kapitalismus? Also, wer hat die Gestaltungsfreiheit? Haben die alle? Können wir alle gleich viel gestalten? Oder sind es Politikerinnen und Politiker, die alles bestimmen und wir wählen die halt? Oder sind es nur die Kapitalisten, die alles bestimmen und wir sind nur die Ausgebeuteten? Oder kann auch niemand nichts bestimmen? Also ist der Kapitalismus eine Maschine, die einfach weiterläuft und niemand kann irgendwas dran drehen und niemand ist an nichts schuld auch? Oder sind es sogar wir alle irgendwie, die wir kein Kapital besitzen, sondern eigentlich irgendwie uns als Gezwungene sehen, zu arbeiten oder Arbeitslosengeld kriegen zu müssen oder reich zu heiraten? Haben wir vielleicht trotzdem, obwohl wir es gar nicht so richtig uns bewusst ist, trotzdem total viel Macht in diesem System? Genau, diese Frage möchte ich im nächsten Punkt beantworten. Und dazu noch ein paar Nebenfragen, sowas wie, gibt es eine Klassengesellschaft hier und warum soll es zwei Klassen sein und nicht viel mehr? Genau, und dann dadurch, worin liegt unsere Möglichkeit und unsere Macht? So, mit den Klassen, die Klassenfrage stellt man sich oft einfach nur vor als die Reichen und die Armen. Also wenn man jetzt Deutschland anguckt, wenn das jetzt der Gesamtbesitz ist an Deutschland und diese 100 Leute stehen mal für alle Menschen, die in Deutschland leben. Also diese 100 Leute sind 82 Millionen Menschen. Und das ist alles, was in Deutschland die Menschen in Deutschland besitzen. Dann kann man ihnen so in so Kuchen aufteilen. Und dann gibt es hier so ein kleines Prozentchen und hier so ein gutes Drittel und hier so eher zwei Drittel. Und tatsächlich ist es so, dass dieses kleine Prozentchen gehört den ärmeren 50%. Also die Hälfte der Menschen in Deutschland besitzen 1% von dem Gesamtbesitz. Und das reichste Prozent besitzt 44,7% des Gesamtvermögens. Also es ist eine sehr krass ungleiche Gesellschaft. Man muss natürlich auch sagen, der Rest dazwischen drin, ne, diese 49, ist so die Mittelschicht und die besitzt den anderen Teil vom Kuchen. Also die gibt es auch noch. Und ja, also Deutschland steht viel schlechter da, als man meistens denkt. Die Ungleichheit in Deutschland ist extrem und wird seit den 90ern auch immer stärker. Und wenn der Trend gerade so anhält, wie er ist, dann haben wir in 5 bis 10 Jahren USA überholt an Ungleichheit. USA hat auch am meisten Menschen im Gefängnis pro Bevölkerung, also mehr auch als Russland und China und Kuba und so. Aber Deutschland ist, was Ungleichheit angeht, auch sehr extrem und es wird gerade immer schlimmer. Ist ja auch so die führende Macht in Europa. Aber ich meine, klar, weltweit, ich habe jetzt leider keinen Vergleich da. Werde ich vielleicht nächstes Mal reinbauen. Naja, ich wollte noch kurz jetzt aber drauf ankommen, dass einfach nur das, wie reich man ist, nicht ausmacht, ob man Kapitalist ist oder lohnabhängig. Natürlich. Weil, also wenn ich jetzt hier so da sitze und meine Taschen umdrehe, wie gerade zur Zeit irgendwie und kaum Kohle habe und Geld brauche, daran will, dann müssen wir alle, dann gibt man arbeiten und dann kommt man dann an sein Geld. Also ich meine, klar, Arzt kriege ich auch, aber das ist schon alle. und man sagt ja auch so, ja, jeder muss ja arbeiten für sein Geld. Das ist halt so. Ist es ja aber nicht. Das ist nämlich gerade, wenn du hier so dieser Monopoly-Man bist und Geld besitzt, Kapital besitzt, dann lebst du nicht nur davon und gibst es langsam aus oder irgendwann hast du weniger, sondern du investierst irgendwo rein, vielleicht noch da rein, wo ich arbeite und dadurch kriegst du viel mehr raus. Und das ist der Unterschied zwischen Kapitalisten und Nicht-Kapitalisten. Kapitalisten sind die, die besitzen, das irgendwo investieren, sei es sich 2, 3 Wohnungen kaufen oder ein Haus und es vermieten oder in irgendwie Solar oder keine Ahnung, irgendwo rein investieren oder einfach nur auf der Bank und von den Zinsen, von dem Profit, was da rauskommt, leben können. Das ist einfach, wenn du davon leben kannst, so ist die Definition, dann zählst du als Kapitalist. Wenn du nicht davon leben kannst oder selber noch aktiv, also es nötig ist, dass du mitarbeitest und wirklich die Arbeit machst, dann bist du lohnabhängig. Und es gibt natürlich so eine Zwischenstufe, aber das sind so die zwei Pole, die einfach ziemlich groß sind und ziemlich präsent sind. Natürlich, was zum Beispiel ist, dieses sich selbstständig machen, ist so, man irgendwie verwaltet man sich selber, man muss trotzdem selber arbeiten. Also du gehörst eigentlich noch zu den Lohnabhängigen, aber du fühlst dich ein bisschen wie ein Kapitalist, weil du denkst, du musst managen, du musst es richtig einsetzen und du musst vielleicht auch Leute einstellen oder so. Das ist so der Versuch, quasi die Leute als die Lohnabhängigen quasi mehr in die Selbstausbeutung zu bringen und sich selber verwalten zu müssen. Aber die zwei großen Kategorien gibt es und werden auch immer präsenter. Also das war noch bis 1990, als es noch Blockkonfrontation gab, hat man versucht, irgendwie im Westen immer ein schönes Kapitalismus mit menschlichem Antlitz, hat man es genannt, die Mittelschicht möglichst breit zu machen und die Leute, dass es ihnen möglichst gut geht, auch sozial, damit nicht alle irgendwie überlaufen oder sowas oder zur RAF gehen oder so. Das Interessante, finde ich, daran ist, wenn du Kapitaleigentümer bist, um einen neutraleren Begriff zu nehmen als Kapitalist, dann kriegst du ständig Geld auf deinem Konto, nur weil du irgendwo einen Zettel hast, wo draufsteht, wo du investiert hast oder was du besitzt. Also es ist irgendwie eigentlich was total Absurdes irgendwie. Ständig kommt Geld auf dein Konto, weil da steht, du hast mal da und da so und so viel Geld hingegeben. Und es kommt mehr zurück, als du reingegeben hast langfristig. Und wer erarbeitet das? Natürlich die anderen, aber da kommen wir noch später dazu, wie das genau funktioniert. Aber ich kann auf die Wende, auf den Blick in den Kapitalismus, auf den Kapitalismus ankommen. Also es gibt verschiedene Blickwinkel auf unsere kapitalistische Gesellschaft der Zeit. Es gibt die bürgerliche Ideologie, die sagen, ja, ist ja alles toll, wir haben Demokratie. Die Menschen wählen ihre Politiker und die setzen Entscheidungen um und so funktioniert es und da liegt die Macht. Da glauben jetzt immer weniger Leute dran. Und so traditionelle linke Parteikommunistinnen und Kommunisten, die haben oft die Position, ja, das Kapital oder die Kapitalisten regieren, die haben die totale Macht und die machen eine Scheiße nach der nächsten und wir sind halt die Arbeiter und Arbeiterinnen und die müssen irgendwie ständig darauf reagieren und irgendwie immer uns organisieren und immer abwehren, was da passiert. Das ist ein, ja, also bei den drei Blickwinkeln, die ich jetzt vorstelle, sagt, die haben alle ihren Wahrheitsgehalt, aber ich muss trotzdem sagen, warum ich da nicht so zustimme. Also ein Blickwinkel, der eher die Kapitalisten kritisiert als die Herrschenden und sagt, ja, die müssen weg oder man muss es anders herrschen oder so. Dann gibt es so dieses, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, neue Marx-Lektüre, Wertkritik, Antideutsche habt ihr bestimmt schon gehört. Genau, die haben eine andere Kapitalismusanalyse, die interpretieren Marx und so anders und die sagen, ja, der Kapitalismus ist eine Maschine, da funktioniert alles und alle sind einfach gezwungen, das zu machen, was sie sollen. Also die Kapitalisten genauso wie wir. Also es ist einfach, man muss den Kapitalismus überwinden, aber man kann das nicht gegen die Kapitalisten machen oder so, weil die genauso gezwungen sind. Ich möchte auch kurz dann erklären, warum oder was da dran ist und trotzdem erklären, warum ich auch damit nicht übereinstimme und finde, dass wir einen anderen Blickwinkel einnehmen müssen. Weil bei diesen beiden Blickwinkeln sind wir einfach total ohnmächtig. Das eine Mal regieren die Kapitalisten und wir können nur reagieren. Das andere Mal ist eh alles eine Maschine und du kannst eh nichts machen. Ja, aber wir brauchen einen Blickwinkel, der uns mächtig macht. Und das ist nämlich eben die Theorie, dieser Operaismus, diese Geschichte aus Italien, wo die autonome Bewegung dann rausgekommen ist und die Theorie von den Autonomen. Die haben den Blick auf den Kapitalismus so gewendet, dass sie gesagt haben, ja, im Endeffekt sind es eigentlich wir alle. So, ob wir arbeiten oder nicht. Aber wir alle sind total mächtig und wir treiben eigentlich die ganze Zeit das Kapital und die Kapitalisten vor uns her und die müssen ständig auf uns reagieren. Und immer wenn wir das machen, dann müssen die darauf reagieren und versuchen irgendwie trotzdem noch ihren Profit aufrechtzuerhalten. Und wir sind eigentlich total mächtig. Und das, finde ich, klingt erstmal ein bisschen absurd, aber es gibt sehr viele gute Gründe und sehr viele gute Beispiele, warum man das doch so sehen kann und warum das in vielen Punkten, finde ich, einfach richtiger und wichtiger ist als die anderen zwei Ansichten. Ich werde alle mal kurz erklären, außer die bürgerliche Ideologie, das kennen wir ja schon alle, oder? Also die Politiker bestimmen alles, weiß man ja, dass es so nicht ist. Genau, erstmal, also die Kapitalisten agieren. Ne? Wenn hier ein Kapitalist sagt, ja, hier, ich habe ein Stück Regenwald gekauft, ich will das abholzen, um da irgendwas anzubauen. Und dann sagt er, ja, ich biete hier so den Leuten, die das abholzen sollen, gutes Geld, die holzen das ab und dann kann ich da Sachen anbauen. Und er bietet einem Geld und jeder weiß, Regenwald abholzen ist scheiße, die Leute in Brasilien wissen das auch, die wollen das auch nicht. Und jetzt sagt er zum Beispiel so, nee, das mache ich nicht. Das heißt, er muss halt irgendwie mit seinem wenigen Geld klarkommen, es gibt vielleicht Arbeitslosigkeit, er ist gezwungen, irgendwie anders zu überleben. Und es gibt jemand anders, bei hoher Arbeitslosigkeit gibt es immer jemand anders, der sagt, na gut, dann mache ich das. Jetzt nehmen wir mal an, jemand anders sagt auch, ja, nee, stimmt, wird überzeugt von seinem Kumpel, Regenwald abholzen ist scheiße, das will ich nicht machen, jetzt stehe ich nicht dahinter. Entscheide ich sie auch dagegen und dann gibt es noch jemand Drittes. Und also, solange es Arbeitslosigkeit gibt, wird immer irgendjemand irgendwas machen, solange jemand Geld dafür gibt. Das heißt, wenn jemand entscheidet, mach das und das, hier gibt es Geld dafür, dann passiert das auch. Und so kann man sagen, so die Kapitalisten, die reich sind, die haben total die Macht, weil das, was die umsetzen wollen, auch wenn die Leute moralisch dagegen sind, solange sie irgendwie über Arbeitslosigkeit und Konkurrenz gibt, sind sie gezwungen, das zu machen, was man machen muss. Also das ist so das Argument oft, warum man so moralisches Handeln sagt, ja, das bringt ja nichts, irgendjemand macht's. Ich will das, es hat seine Richtigkeit, ein Stück weit hat es auch nicht seine Richtigkeit. Also wenn die sich alle organisieren und das ächten und so, dass sagen, nee, das wird auf keinen Fall gemacht, kann man auch da was dran drehen. Aber er sieht die Problematik. Also, jetzt werde ich mal trotzdem begründen, warum man sagen kann, das stimmt nicht, auch der Kapitalist ist gezwungen. Und zwar ist das nämlich ziemlich ähnlich. Ich habe jetzt mal ein anderes Beispiel. Hier kennt ihr vielleicht den, wer ist das? Das ist Charlie Chaplin. Genau, und den Film? Wie heißt der nochmal? Ich habe ihn schon. Modern Times. Ja, genau, moderne Zeiten. In dem Film wird ja auch thematisiert, wie die Arbeit sehr stupide ist und sehr anstrengend und der muss ja immer diese zwei Schrauben machen die ganze Zeit und braucht nur eine Sekunde dafür und dann kommt schon der nächste und dann Band und das ist total hektisch und schnell. Und jetzt nehmen wir mal an, es gibt noch so eine ältere Form, was zu produzieren, wo ein Arbeiter einen ganzen Teil selber macht und wirklich am Schluss sieht, was er produziert hat. Und dann kommt diese Idee auf, ja, man könnte das aber doch in so diesen kurzen Schritten machen, dann ist man viel effektiver. Und so ein Kapitalist sagt ja, okay, ich könnte hier voll den Profit machen, den Zusatzprofit schneller sein als meine Konkurrenten, wenn ich die Fabrik umstelle, dass das jetzt so funktioniert. Nehmen wir mal an, der erste Kapitalist sagt dann so, nee, leiden die Arbeiter so und ich bin da irgendwie selber sozialistisch bewegt oder was weiß ich. Ich will das nicht, ich bleibe bei der alten Produktionsweise. Dann ist bei dem auch so, dass der dann diesen Mehrprofit nicht macht und dass die Konkurrenz vielleicht dann da übersteigt dazu und ihn konkurrenzmäßig aussticht. Also vielleicht Autos viel billiger produzieren kann oder irgendwas viel billiger produzieren kann und die Leute werden das nur noch bei der Konkurrenz kaufen. Und selbst wenn man den dann überzeugen oder zwingen kann, das nicht zu machen, natürlich kann er auch wieder die Konkurrenz das machen. Und so kann man sagen, im Endeffekt ist nicht der einzelne Kapitalist verantwortlich, sondern das Geld, also das Geld, was er besitzt, das verliert langsam an Wert durch die Inflation und er muss es irgendwo investieren, wo was rauskommt dabei, also profitabel investieren. Das nennt man die Verwertung des Werts. Wenn er das nicht macht, verliert er das Geld langsam und das Geld ist weg, ist woanders. Und wenn er das macht und da, der es am meisten, am besten macht, da wird das Geld immer mehr und das Geld kann immer noch mehr verwertet werden. Das heißt, im Endeffekt sind die Kapitalisten auch oder die Manager, die es verwalten, auch nur Köpfe, die die Logik des Kapitals umsetzen, nämlich sich da zu investieren, wo es mehr wird. Also möglichst profitabel zu investieren. Versteht ihr ein bisschen? Genau, das kommt bei Marx auch selber. Automatisches Subjekt heißt es dann. Weil, ich meine, Subjekt ist ja jemand, der handelt und Geld kann ja nicht handeln, das ist ja eine Sache. Und trotzdem kann Geld irgendwo handeln, weil es hat seine Logik und es setzt sich durch. Genau. Das ist... kann man auch so sehen, also Stück weit stimmt das auch, deswegen spricht man manchmal vom Kapital, also nicht nur deswegen, sondern auch sonst, weil die Kapitalisten über diese Konkurrenz immer die gleiche Logik im Endeffekt umsetzen und man hat auch einen Eindruck und ich glaube deswegen werden die Verschwörungstheoretiker auch gerade so viele, man hat einen Eindruck, die sprechen sich ab, die handeln alle so gleich, die handeln wie abgesprochen. Ich meine, oft sprechen die sich auch ab, es gibt Arbeitgeberverbände, es gibt Industrie- und Handelskammer, es gibt inoffizielle und offizielle Golftreffen, wo die großen Kapitalisten und Politiker sich absprechen, das gibt es auf jeden Fall. Aber auch da, wo sie sich nicht absprechen, handeln sie so, als hätten sie sich abgesprochen, weil die Konkurrenz sie dazu zwingt. Also wenn einer was rausgefunden hat, wie man am besten, oder irgendein Ingenieur, irgendein Wirtschaftswissenschaftler hat rausgefunden, wie man am besten produzieren kann, dann wissen die ganzen Kapitalisten, so muss ich auch produzieren, sonst sticht mich die Konkurrenz aus. Und deswegen handeln sie wie abgesprochen. Genau, das hat auch ein Stück weit seine Berechtigung. Ich meine, muss gleichzeitig auch sagen, ein Kapitalist, der irgendwie Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass er irgendwann nicht mehr Kapitalist ist, sondern wie alle anderen auch eben halt irgendwie arbeiten muss oder Arbeitslosengeld kriegen muss und von seinem Geld irgendwie, also nicht mehr von seinem Geld leben kann. Also es ist nicht der gleiche Zwang, wie dass du dir halt drohst zu verhungern, wenn du jetzt nicht diese Regenwaldabholzarbeit machst oder so oder wirklich in Armut zu sein, sondern du bist halt dann kein Kapitalist mehr, du drohst dahin abzusteigen, wo dann der Rest der Menschheit auch ist. Also deswegen finde ich dieses Argument, jeden Kapitalisten damit zu entschuldigen, auch nicht gut. Aber ich finde es auch wichtig, das trotzdem zu versuchen zu verstehen, was da gemeint ist mit. Genau, um jetzt die Macht von uns allen ein bisschen sichtbarer zu machen, wollte ich ein kurzes Kernstück vom Kapitalismus erklären. Das wird die Arbeitswertlehre genannt von Marx. Und das machen wir in einem einfachen Produktionsprozess. Also nehmen wir an, jemand will einen Stuhl produzieren. Ah ja, genau. Was braucht man für einen Stuhl produzieren? Holz. Holz, genau. Rohstoffe. Was noch? Arbeitsfähigkeit. Genau. Da kann ich jetzt nicht so zuklicken. Was noch? Produktionsmittel. Genau, Maschinen. Genau, viele kennen es vielleicht schon. Ich erkläre es vielleicht trotzdem nochmal, es kennen nicht alle, oder? Naja, auch wegen den Bildern, damit die schon mal vorgekommen sind. Genau, man produziert dann diesen Stuhl. Wenn man diese drei Dinge zusammenbringt, also ein Kapitaleigner kauft Rohstoffe, kauft Maschinen, bezahlt Arbeitskräfte, dass die daraus diesen Stuhl produzieren, dann gehört, weil er das gekauft hat, weil er das investiert hat, gehört ihm der Stuhl und er verkauft den Stuhl. Und wenn jetzt das der Stuhl ist, der hergestellt wurde, nimmt er einen Teil davon, um die Maschinen abzubezahlen, um neue zu kaufen, um die in Stand zu halten. Ein Teil als Lohn für den Arbeiter und den Teil, das ist der Mehrwert, den kann er für sich behalten. Damit kriegt er das Kapital zurück, was er investiert hat. Und wenn die Fabrik weiterläuft, kriegt er auch noch mehr zurück. Und das ist das, wo es funktioniert. Er investiert wo rein und es kommt mehr zurück, als er investiert hat. Was die Anarchist Federation jetzt noch stark macht, das finde ich ganz gut, weil das so ein bisschen nochmal den anarchistischen Aspekt betont. Der Kapitalist oder zumindest die Manager, die er einstellt, haben auch die Kontrolle über den Arbeitsprozess. Also als wenn du irgendwo arbeitest, kannst du meistens nicht mitreden, wie das gestaltet werden soll. Du kannst nicht sagen... Mir geht es jetzt nochmal ein bisschen um diese Kontrolle, wie produziert wird. Und dass das halt auch eine Ohnmächtigmachung ist, also... Ohnmacht, Entfremdung, Unsicherheit, das daraus kommt. Nicht nur das Finanzielle, sondern auch sonst, dass man Kontrolle verliert über einen Teil von seinem Leben in der Arbeit. Natürlich genauso wichtig wie diese Produktionsarbeit ist aber auch die Reproduktionsarbeit. Die ist bei Marx noch ziemlich wenig drin, weil er halt noch, es noch viel patriarchaler war als heute. Das ist nämlich die Arbeit, die ich brauche, um meine eigene Arbeitskraft zum Beispiel zu reproduzieren. Also wenn ich am nächsten Tag wieder arbeiten gehen soll, dann muss ich was essen, dann muss ich trinken, dann muss ich schlafen, dann muss ich mich erholen, dann muss ich ab und zu Urlaub machen. Also diese Arbeitskraft muss reproduziert werden. Und genau, die mache ich bei mir zu Hause oder die wird halt gesellschaftlich übernommen. Traditionell und ja immer noch ziemlich stark wird das in den einzelnen Häusern hauptsächlich von Frauen gemacht. Und aber auch die Arbeit, die gesellschaftlich ist, sowas wie Kochen, Putzen, Kinderpflege, Altenpflege. Das sind alles noch Arbeiten, die hauptsächlich von Frauen gemacht werden und die hauptsächlich auch so schlecht bezahlt sind, dass sie irgendwie Männer gar nicht machen wollen. Oder oft auch Frauen, die halt eigentlich von dem Gehalt von ihrem Mann mitleben müssen, noch als Zusatzgehalt machen können. Also diese ganze Care-Arbeit, die jetzt auch diese Care-Revolution als so eine Gegenbewegung ausgelöst hat, ist genauso wichtig wie die Arbeit in der Produktion. Weil es geht ja nicht nur um die eigene Arbeitskraft, die dann reproduziert wird, sondern auch die gesellschaftliche Arbeitskraft. Also Menschen sterben irgendwann und es müssen ja neue Arbeitskräfte nachkommen. Genau, also die müssen wir machen und die wollen wir ja auch machen. Also wir wollen ja auch essen und so weiter. Aber wir wollen halt... bestimmen, ob und wie viel und wann. Also zum Beispiel auch dieses Kinder kriegen müssen, ist was gerade im aufkommenden Kapitalismus, aufkommende Neuzeit, so ein Zwang geworden ist, der mit der Kirche ideologisch und gesetzlich halt durchgedrückt wurde. Also alles, was Empfängnisverhütung war, wurde verboten, verfolgt. Das Hexenwissen, die wussten, wie man das verhindern kann. Die wurden versucht auszurotten. Und es wurde versucht, gerade also nach der Pest oder sowas, haben überall die Bauern und die Arbeitskräfte gefehlt. Und die Herrschenden wollten mehr Arbeitskraft haben und haben deswegen ganz viel Repression ausgeübt, die wir bis heute auch noch spüren und das bis heute auch noch teilweise ähnlich ist, teilweise auch ganz anders. Aber deswegen eben diese Frauenkämpfe und Schwulenkämpfe und sowas eben genauso wichtig sind und genauso wichtig Kämpfe sind um Produktion und Reproduktion. Das Kapital will natürlich, dass wir möglichst viel und effektiv reproduzieren. Also ich meine, das stimmt jetzt auch nicht in allen Fällen so. Manche Politik hat ja auch so eine Ein-Kind-Politik oder sowas. Aber dieser Widerspruch ist eigentlich parallel zum Produktionswiderspruch. Und das sind beide enorm wichtige Widersprüche. Und die führen halt zu einem Interessenswiderspruch. Ich glaube, das wisst ihr vielleicht schon auch. Klar, die Kapitalisten wollen halt möglichst mehr Profit, effektivere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mehr Maschinenrationalisierung, mehr Naturausbeutung. Einfach, weil man dann mehr sparen kann, nicht mehr so viel Natur schonen muss. Ja, und wir wollen natürlich, dass unser Teil vom Stuhl größer wird. Wir wollen uns selber bestimmen, wann und wie wir produzieren und reproduzieren. Also viele sagen auch, ich will ja auch arbeiten, aber auf eine Art, wie ich will, die mich erfüllt. So. Und wollen halt diese Kontrolle auch zurückgewinnen darüber, wie es Leben läuft, wie unser Leben läuft und wie gearbeitet und wie die Gesellschaft läuft. Genau, und Interesse an der freien, intakten Natur ist ja auch so auf unserer Seite. Und im Letztlichen, also wenn es ein Ende geben könnte des Kapitalismus oder wenn es ein Ende geben kann, wenn es ein Ende geben wird, ist das Ziel, dass wir den ganzen Stuhl Teil, der übrig ist, also ich meine, klar, der für die Maschinen und so fällt sowieso weg und die Reproduktionskraft, dass das Ganze, was wir produzieren, in unserer Kontrolle ist und wir alle mitreden können darüber und mitbestimmen und für uns selber bestimmen können, wie wir es haben wollen. Und das wäre Revolution. Also dann würden die Kapitalisten auch normale Menschen werden, es wird kein Kapital in privater Hand mehr geben. Das wäre so quasi das Ende des Kapitalismus. Und ja, das Kernsystem ist halt, Revolution heißt, dass man sich zusammenfinden muss und sich, weil man in der großen Mehrheit ist gegenüber den Kapitalisten, dem gegenüber durchsetzen muss. Also, nochmal kurze Zusammenfassung. Wer handelt im Kapitalismus? Ich habe nochmal ein anderes Beispiel rausgekramt, der 8-Stunden-Tag. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, der eine Kapitalist hat halt irgendwie seine Arbeiter einen 8-Stunden-Tag gegeben, hat gemerkt, ja, die rebellieren viel weniger, die sind viel zufriedener, die können schneller arbeiten und ausgeglichener. Und dann haben es die anderen Kapitalisten gesehen und haben es nachgemacht und die hätten den 8-Stunden-Tag eingeführt. Man kann auch sagen, ja, der Kapitalismus als System hat den 8-Stunden-Tag eingeführt, es hat einfach besser funktioniert und es lief dann so, dass es gezwungenermaßen so werden musste, dass der 8-Stunden-Tag kommen musste. Aber genau, ich würde dem da entgegenhalten, dass wir alle, also oder unsere Vorfahren, die Lohnabhängigen, sich diesen 8-Stunden-Tag erkämpft haben. Und man kann ja auch an ganz vielen Beispielen sehen, wo und wie stark diese Kämpfe waren. Und dass wir, also das alles, was wir haben, und du hast ja auch schon so gesagt, dass sich erkämpft wurde, diese ganzen Standards. Also, der Trick ist, zu versuchen, nicht mehr einzeln so nach dem Mehr zu streben, und sich dabei ausspielen zu lassen, indem wir alle nach dem gleichen Geld rennen und uns in Konkurrenz zu anderen zu sehen, sondern uns als größeres Ganzes, als Gemeinsamkeit, Gemeinsames zu sehen. Also irgendwo auf einer gewissen Ebene zueinander zu finden, als Ausgebeutete. Und ich finde es da auch ziemlich hilfreich, den Kapitalisten oder das Kapital als Gegenüber zu sehen, um so eine Vorstellungen zu haben für Leute, die es, also um eine einfachere Vorstellung zu haben, um eine weniger abstrakte Vorstellung zu haben. Das heißt jetzt nicht, dass die Kapitalisten böse sind. Also sind sie nicht. Die haben halt ihr Interesse. Die machen, wenn wir Kapitalisten wären, würden wir vielleicht genauso handeln. Also in diesem marxistischen Denken, materialistischen Denken gibt es kein Gut und Böse. Und dieses irgendwie, ja, die extra Bösen und die ganz Schlimmen und die wollen ja was ganz anderes als wir wollen. Ja klar, die haben halt was davon, dass es Kapitalismus gibt und dass die Kapital besitzen und dass sie dabei reich werden und sich einen Pool leisten können. Und wir haben halt nichts davon, dass wir für andere mitarbeiten müssen und nicht mitreden können und bestimmen, wie unser Leben aussieht. Also, die sind nicht böse, aber die haben halt ein anderes Interesse als wir. So würde ich das festlegen. Was wichtig ist bei diesem sich zusammensehen und nicht mehr spalten lassen, das kann man Klassenbewusstsein nennen. Wichtig finde ich, dass es nach unten offen ist. Also, dass man nicht sagt, okay, aber die Arbeitslosen gehören jetzt nicht mehr dazu. Oder die Geflüchteten gehören nicht mehr dazu. Oder was weiß ich wer. Also, es muss ganz wichtig nach unten offen sein und sich nicht aufspalten lassen. Und solche Fraktionierungen zu überwinden. Also, es gibt ja manchmal so einen Handwerkerstolz oder sowas, der sagt, ja, und die anderen, die Abiturienten und sowas, die sind auch alle, können doch keinen Nagel in die Wand schlagen und wir sollten da alles verdienen. Und das ist auch wieder eine Fraktionierung innerhalb der lohnabhängigen Klasse, die überwunden werden sollte. Und sowas wie Szenegrenzen. Ich meine, es gibt ja auch dieses Spruch irgendwie, ich weiß nicht mehr. Naja, dass halt viele so nicht mehr unterscheiden zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutern oder zwischen oben und unten, sondern nur noch zwischen die Szene, die coolen Kids, die es gecheckt haben, die wir halt und so und die anderen, die sind alle Bürgis, so egal wie es ihnen geht und ob sie auch irgendwo ausgebeutet sind und ob sie irgendwie so, ja, so hart am Struggeln sind, um überhaupt zu überleben. Nein, alles Bürgis, die keine Antikapitalisten sind. Genau, und als Tricks gibt es da halt irgendwie entweder unten anfangen zu organisieren oder halt, was die Operisten machen, die kämpferische Klassenfraktionen zu suchen und mit den Leuten zu kämpfen, die wirklich, wirklich kämpfen und sich da zusammenzutun und das als einen größer werdenden Kampf dann irgendwie zu führen. Aber da komme ich auch noch ein bisschen später drauf zu. Also dieses Wer handelt im Kapitalismus, das ist der operaistische Fokus. Man sagt auch die kopernikanische Wende. Kennt jemand Kopernikus von euch? Genau. Und was hat er gesagt? Genau. Genau, jetzt umgedreht. Und deswegen sagt man das auch, was die Operaisten sagen. Also Mario Tronti hat ein Buch geschrieben, Arbeiter und Kapital, also nicht Kapital und Arbeit, sondern Arbeiter und Kapital, und hat da begründet, warum also wir handeln und das Kapital vor uns hertreiben. Ich habe noch ein paar Beispiele, damit es euch ein bisschen anschaulicher ist. Die Einführung von Maschinen zum Beispiel, kann man sagen. Also offiziell gilt ja so, ja, es war halt irgendwann uneffektiv oder zu anstrengend, irgendwie halt so harte Arbeit zu machen. Und dann hat man Maschinen eingeführt, die konnten das besser und schneller machen. Man kann aber beobachten, dass es erst da passiert ist, als Leute angefangen haben, auch mehr für ihre Rechte einzustehen und zu organisieren. Also wenn du Arbeiter für einen Hungerlohn einstellen kannst und die irgendwie deine Sachen weben oder spinnen oder sowas, dann ist diese Anschaffungskosten, da kommst du erstmal nicht auf die Idee und dann musst du diese hohen Anschaffungskosten für Maschinen, um die überhaupt zu entwickeln, das kommt dann erst nicht. Das kommt erst, wenn die Leute sagen, nee, ich arbeite jetzt maximal so und so viele Stunden am Tag und minimal für so und so viel Geld. Oder überhaupt, wenn die einfach immer wieder auf die Barrikaden gehen und alles kaputt hauen. Irgendwie. Also wenn es diesen Druck von unten gibt, den man besänftigen will, dann kommt von oben die Idee, okay, wir könnten doch Maschinen einführen oder wir könnten doch, also gegen die Kämpfe der Arbeiter und Arbeiterinnen und Arbeiter, die Maschinen einzuführen. Das ist so eine Kernaussage des Operaismus und diese Wende. Es gibt zum Beispiel, ich habe noch zwei konkretere, aktuellere Beispiele, so der Kopierautomat. Also es gibt so einen Automat, der kann Bücher einscannen und die halt so umblättern und einscannen. Es ist aber immer noch billiger, das Buch nach Indien schicken zu lassen, das von jemandem von Hand einscannen zu lassen. Und der schickt die Dateien und das Buch zurück. Und es lohnt sich nicht, diesen Kopierautomat, diesen Einscan-Automat einzuführen. Aber wenn irgendwann die Leute anfangen in Indien oder die Transportarbeiter, die das hin und her transportieren, irgendwie zu sagen, so nee, ist nicht, ich lasse mich nicht mehr für so billig hin und her schicken oder diese Arbeit machen, dann wird dieser Kopierautomat sich durchsetzen. Ein anderes Beispiel ist Amazon. Ich habe gerade das letzte autonome Blättchen gelesen. Die haben eine Aktion gegen Amazon und haben es begründet. Ich meine, das sind ja riesige Hallen, wo Leute Sachen rausnehmen müssen und wohin bringen müssen hauptsächlich. Und das ist eine Arbeit, die eigentlich relativ leicht von der Maschine machbar ist. So. Irgendwie das Ding ist irgendwo registriert in irgendeinem Regal, rausholen, irgendwo hinbringen. Aber es lohnt sich einfach noch, diese Amazon-Arbeiter und Arbeiterinnen auszubeuten, für einen billigen Lohn und die von Hand das machen zu lassen und stattdessen aber die Aufseher zu ersetzen. Nämlich die Aufseher sind durch dieses Smartband ersetzt. Jeder Amazon-Arbeiter hat so ein Smartband und da wird sein Schritt gemessen, wie schnell er läuft und wie schnell er arbeitet. Und wenn er dann irgendwie er oder sie zu langsam arbeitet, dann piepst es und wenn du es dreimal gepiepst hast, dann kriegst du eine Verwarnung und kannst du rausfliegen. Also auch da werden Maschinen erst eingesetzt, wenn die Kämpfe kommen. Also Maschinen als Reaktion auf die Kämpfe von unten. Man kann das auch in, nicht nur in solchen, sondern auch in größeren Entwicklungen beobachten. Also wisst ihr vielleicht irgendwie früher, bis in die 60er, 70er, waren noch diese Großfabriken mehr in irgendwie so riesige Hallen, riesige Laufbänder in der Fabrik, wo vom kleinsten Zahnrad bis zu allem irgendwie das Auto fertig produziert wurde. Und also ein bisschen so diese Charlie Chaplin-Fabriken. Alle hatten kurze Arbeitsschritte und haben an dieser Fabrik gearbeitet. Dann gab es, also in den 70ern gab es in allen Autowerken in der ganzen Welt, also vor allem Deutschland, England, Italien, Frankreich und USA, gab es wilde Streiks, die nicht mehr von Gewerkschaften beruhigt werden konnten. Also Gewerkschaften werden auch schon eingesetzt oder wurden da auch schon eingesetzt, um die Streiks zu beruhigen. Dann gab es wilde Streiks und Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich verbündet haben und gestreikt haben und die Fabriken besetzt haben. Und die haben das nicht unter Kontrolle gekriegt. Also die Arbeiter haben angefangen, erst so eine ganz kleine Lohnerhöhung zu fordern und dann mussten sie darauf eingehen. Und dann haben die Arbeiter das gemerkt und haben gesagt und haben dann mehr gefordert und haben immer mehr gefordert. Und es gibt also in Italien haben die auch so ein Lied draus gemacht, ja, geben sie uns 10, wollen wir 100, geben sie uns 100, wollen wir 1000. Und die Operisten haben so die Theorie draus gemacht, ja, wenn wir das weitertreiben, dann können wir den Kapitalismus zum Einsturz bringen über diese Strategie. Was haben sie gemacht? Sie haben eine gewisse Zugeständnisse gemacht. Man kann zum Beispiel auch sagen, dass die migrantischen Arbeiter in Deutschland, die die Kämpferischsten waren in den 70ern, dass denen der Familiennachzug erlaubt wurde, um diese Kämpfe zu beruhigen. Man wusste, Menschen mit Familie da, die nicht so mal kurz im Ausland sind, sondern die wissen, das ist jetzt mein Platz hier und hier habe ich meine Zukunft und hier müsste ich für meine Familie sorgen, sind weniger kämpferisch. Also mit solchen Zugeständnissen und andererseits mit einer krassen Umstrukturierung von der Fabrik. Das, was wir jetzt als Neoliberalismus wahrnehmen, ist eine Reaktion darauf. Also Fabriken, Produktion insgesamt, die Arbeit insgesamt umzugestalten. Nicht mehr riesige Werke, wo alles produziert wird, sondern ganz viel outzusourcen. Da hast du irgendwie lauter Zuliefererbetriebe. Wenn der eine bestreikt wird, kannst du auf einen anderen wechseln. Da hast du die Konkurrenz unter den Zuliefererbetrieben. Wenn eins irgendwie zu viel Arbeiterrechte zulässt, dann ist der andere, der billiger produziert. Also das ganze Outsourcing viel kleinteiliger, aber auch in der Fabrik die Arbeit umzugestalten. Nicht mehr so riesige Laufbänder, sondern so kleinere Teams, die jetzt mehrere Arbeitsschritte nacheinander zusammen machen, die nicht mehr so ein großes Fabriksolidarität aufkommen lassen, die es halt dann damals gab. Also wenn du einfach mit 1000 Leuten an einem Band stehst und wenn vorne jemand sabotiert, dann ist das Band still und du hast was davon und hast eine kurze Ruhepause und hinten und in der Mitte, dann ergibt sich das, dann kommt da so ein Bewusstsein und so ein Kämpferisches auf, dass die halt so drauf reagiert haben. Also man kann sagen, der Neoliberalismus ist nicht nur eine Reaktion und eine neue Scheiße, sondern es sind auch ein Stück weit gewonnen, also in dem Sinn gewonnene Kämpfe, weil, ich weiß nicht, ich will nicht mein Leben lang in der Fabrik arbeiten und das wollen die meisten auch nicht. Es waren oft eine Kämpfe gegen diese Arbeit. Und dadurch gab es auch viele Reaktionen darauf, dass man heute öfters mal, wenn man eine Scheißarbeit hat, dann hat man sie nur für ein paar Jahre und dann macht man wieder was anderes. Vielleicht die nächste Scheißarbeit leider, aber man hat so ein bisschen mehr das Gefühl, eine Freiheit zu haben. Also es ist natürlich eine zweifelhafte Sieg, aber es ist nicht mehr in der Fabrik eingesperrt zu sein bis zu seinem Lebensende. So. Es gibt noch andere Elemente, die noch mehr, also dass die ganze Kulturindustrie so kommerzialisiert wurde und damit jetzt Geld gemacht wurde, ist ja auch eine Reaktion darauf. Also Leute können jetzt als viel leichter als Musiker oder als sonst was irgendwie leben, was es in den 70ern noch irgendwie kaum gab. Und nochmal ein bisschen geografischen Punkt hier mit reinbringen, wo man sagen kann, die Arbeiterinnen und Arbeiter treiben das Kapital vor sich her, ist nämlich die Textilindustrie. Da hat Beverly Silver, das ist eine operaistische Theoretikerin, ein Buch geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Forces of Labor. Und die hat das untersucht über die letzten 100 Jahre oder noch länger. Die Textilindustrie hat Maschinen, die ziemlich leicht abbaubar sind und ziemlich leicht umziehen können. Und wie ihr vielleicht auch wisst, in England, also der Kapitalismus und dieses Fabriksystem kam überhaupt mit der Textilindustrie auf. Und auch in Deutschland hat die Einführung des Kapitalismus ist über die Textilindustrie gelaufen. Das war Protektionismus gegen die englische Textilindustrie und deswegen hat Deutschland Raum gehabt, eine eigene Textilindustrie und einen eigenen Kapitalismus aufzubauen im 19. Jahrhundert. Hier in Europa gab es ja viele Arbeiterinnenkämpfe und Arbeiterkämpfe. Die Textilindustrie ist irgendwann umgezogen nach Osten, immer weiter. Irgendwann war sie in Thailand. Dann gab es auch da diese Arbeiterinnenkämpfe, erst wilde Streiks, dann haben sich da Arbeiterorganisationen aufgebaut. Dann sind die nach Bangladesch. Jetzt ist es in Bangladesch so, dass es da übelst abgeht mit Arbeitskämpfen, mit Streiks, mit Arbeiterparteien, mit Organisationen und Gewerkschaften. Und auf den großen Kongressen vom Kapital, der Textilindustrie, reden wir jetzt darüber, wie Afrika erschlossen werden könnte, so arbeitskräftetechnisch, und ob man dahin seine Fabriken legen könnte. Also wenn man das so sehen will, haben die Arbeiterinnen und Arbeiter mit ihren Kämpfen das Textilkapital durch die Welt getrieben und immer rausgetrieben aus ihrem jeweiligen Land. Also haben an dieser Entwicklung, aufsteigenden Entwicklung, mehr Reichtum und mehr Entwicklung zu haben, auch aktiv teilgenommen. So. Genau. Ich habe das mal versucht, ein bisschen in ein Diagramm zu fassen, um das ein bisschen logischer zu verstehen. Und das kommt jetzt im zweiten Teil. Was haben wir bisher erreicht? Kämpferische Blickwinkel auf die Geschichte. Was machen die Mächtigen, um ihre Macht zu halten? Wie können wir dagegen vorgehen? Wie funktioniert Vereinnahmung? Und weil ich hier so viel von Arbeit spreche und kämpfe bei der Arbeit, finden die Kämpfe nur bei der Arbeit statt.